aus unserer Sendung Nummer 8, wo sie ein tolles Lied namens NN, also Doppel-N, gespielt haben. Die sind Matthias Bote und Martin und Roman Panamari, die ich glaube verwandt sein müssten. Die kommen aus Buenos Aires, Argentina, und die haben eine tolle Webseite, liptico.com.ar. Liptico sin Adipsia. Ich mag die wirklich, ich mag die wirklich. Bevor wir weitermachen, ich wollte euch noch kurz daran erinnern, dass dieser Podcast wird freundlich unterstützt von Earth Music Network. Und das ist ein Projekt, das noch nicht auf die Füße steht, die so eine riesen Webseite ist mit Informationen über 1000 Musikgruppen und wo sie auch die, ihre Webseiten stellen können und ihre Musik und so weiter. So ein bisschen wie Pure Volume oder MySpace Music. Und ja, also dieser Podcast kann ziemlich schnell runtergeladen werden, dank der Earth Music Network, die uns die Breitband zur Verfügung stellen. Jetzt will ich euch eine neue Gruppe präsentieren. Die mag ich auch ziemlich gern. Die heißen Dracos und kommen aus Santiago de Chile, in Chile. Und die habe ich jetzt nicht so lange, aber die haben einen netten Stil. Es ist eigentlich ziemlich naiv und nicht das Professionellste, was wir bis jetzt gehabt haben. Aber trotzdem klingt ziemlich gut. Die sind eine Latin-Ska-Reggae-Gruppe. Und die spielen seit 2004. Ihre Webseite ist dracos.blogspot.com. Ja? Also wie unsere Adresse podcastando.blogspot.com, aber Dracos. Und Die haben tolle, wie sagt man, Inhalte. Ja, Gewissenhaftigkeit, Respekt und Brüderlichkeit. Eigentlich ziemlich schön. Die, ja, Juli 2004 haben angefangen im Valen Festival, das war in der Luis Gambino Schule, wo sie ihre vierten Mitglied kennengelernt haben und wo sie dann richtig angefangen haben. Ich suche jetzt die Namen der Leute, weil ich die nicht irgendwie einzeln geschrieben habe. Es ist doch gar nicht so wichtig. Fangen wir mit dem Lied. Es heißt Fusil en Mano und das ist, Fusil sind diese Waffen, die die Soldaten benutzen im wie sagt man, körperlichen Krieg, also diese lange Waffen wie ein M16 oder ein AK-47, ja? Fusil en mano, also diese Waffe in der Hand, mit der Waffe in der Hand. Creo no perder Dracos, Fossil en Mano. Ich mag wirklich das Lied. Es ist nicht besonders profi aufgenommen, aber hat guten Rhythmus. Ich mag einen Rhythmuswechsel hier. Also ein Wandeln so langsamer und dann wieder schneller. Es ist ganz gut. Die Stimme kann ich auch ziemlich gut ertragen. Also gerne wieder Dracos. Und von Dracos haben wir mehrere Lieder. So, das wird cool sein. Dracos aus Santiago de Chile. Ich nehme gerade auf nach der Arbeit. Also ich war gerade im Restaurant. Zum Glück, es war ein leichter Tag. Und es tut mir ehrlich schrecklich leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich die 22. Sendung rausbekommen habe. Ich muss eigentlich schon morgen die 23. auf Spanisch aufnehmen. Aber es war sowas von einer Woche. Am Mittwoch zum Beispiel bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Dann bin ich zur Uni gefahren, wo wir eine Besprechung hatten, weil wir ein Experiment durchführen. Ja? Und dann um 8:30, toll, mussten wir diese Besprechung haben. Dann sofort nach diesem Ding bin ich in eine Vorlesung gelaufen. Und dann hatten wir noch eine Vorlesung, ja? Also 3 Stunden hintereinander mit halbe Stunde Pause inzwischen. Dann musste ich rennen mit dem Bus. Das ist toll, ja? Also mit dem Bus rennen, zum Bus rennen. Und entschuldigt mir meine grammatischen Fehler. Ihr kennt mich schon. Also ich bitte nicht mehr um Entschuldigung. Aber dann bin ich zum Bus gerannt. Und dann so 20 Minuten mit dem Bus, weil ich arbeite dann auch als Assistent an der Uni, und dann musste ich stundenlang für ein anderes Experiment erheben. Und dann musste ich wieder rennen ins Büro von meiner Chefin, um die ganze Sache zu lassen nach 5 Stunden Erhebung oder so. Und dann in Restaurant, wo ich bis 4 Uhr morgens arbeiten musste, weil es eine Veranstaltung oben gab. Ich hoffe nur, dass das Geld ankommt am Ende des Monats. Dann werde ich glücklich sein. Ich habe sogar mein DVD Brenner gestern bestellt. Das ist schon eher ein Luxus, aber ich glaube, ja, ich lasse es sein diesmal. 60 Euro auf einmal für DVDs und den Brenner. Aber ich brauchte schon Backups von ganzer Musik, die mir diese tolle Gruppen schicken. Gehen wir zur nächsten Gruppe. Diese Kerle sind genial. Die heißen Zagan und kommen aus Buenos Aires, Argentina. Das Lied heißt El Mesías. Und ich habe es schon seit Dezember 2005. Und ich finde es einfach genial. Ich habe es schon auch auswendig gelernt. Es ist ziemlich lang, aber extrem gut. Und wieso habe ich es noch nicht präsentiert? Weil die Arschlöcher mir nur ein Lied geschickt haben. Die sind Marcelo Paz, Matthias Sablich, Pablo Garcia, Andrés Cardacci und Tomás Pestalardo. Und soweit ich weiß, jetzt sind es nicht mehr, diese 5 Leute. Manche sind raus, manche sind rein. Naja, in 8 Monaten passiert ziemlich vieles. Mir ist es wirklich scheißegal, weil das Lied ist einfach super cool. El Mesías von Zagan. Argentina. On the air. We'll be right back. Thank you. viaje interior. Soy tu destino, soy tu war Sagan aus Buenos Aires, Argentinien. Was für ein tolles Lied. Es ist absolut perfekt. Ich liebe es. Die Stimme, die Rhythmen, alles. Es ist wie wow. Gute Nachrichten. Sie werden uns neue Lieder schicken. Die Sache ist folgendes. Das ist aus ihrem ersten Album, ja. Und jetzt, viele sind aus der Gruppe gekommen. Sie haben anscheinend ihren Klang ganz verändert und jetzt werden wir ganz neue Sachen von denen hören und sehen. Sagan aus Buenos Aires, Argentinien. Und das ist natürlich eine gute Sache, werde ich diesmal sagen. Wir warten dann auf Lieder vom neuen Album und inzwischen, ich will euch ein zum Schluss, natürlich, danach kommen unsere drei tolle Lieder von älteren Sendungen. Zum Schluss will ich euch ein anderes Lied von einer Gruppe, die wir schon kennen, von denen wir schon ein paar Lieder gehört haben in unserer Sendung Nummer 4 und Nummer 15. Die sind Error 337 und die kommen aus Bogotá, Kolumbien. Aber dieses Lied ist ein Cover. Ist ein Cover von einem ziemlich bekannten Lied von einem spanischen Sänger namens Miguel Bosé. Und das Lied heißt Si tú no vuelves, wenn du nicht zurückkommst. Ich find's geil, wie sie es gemacht haben. Es hat gar nichts mehr mit dem Originalen zu tun. Aber ich will wissen, was ihr davon hält. Also bitte ein E-Mail schreiben, gepodcast@gmail.com, unsere neue E-Mail-Adresse. Gepodcast bitte ist nicht gepodcastet, sondern gepodcast mit einem grammatischen Fehler, weil ich doch aus Länder bin. Und mit K geschrieben, weil es auf Deutsch ist. gepodcast@gmail.com, unsere neue Adresse. Also, ich halte Maul einen Moment und wir hören jetzt Si tú no vuelves, Original von Miguel Bosé, Cover von Error 337. tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé qué haré. Geil. Wenn ihr das originale Lied kennt, ja, gar nichts miteinander zu tun. Die sind wirklich cool. Ich mag diese dunkle Stimmung, die sie machen können. Diese elektronische Samples da hinten und noch dazu die schwere elektrische Gitarren. Einfach geil. Eigentlich, die Zeit ist schon um. Also ich muss das ganz kurz machen. Cain und 27 heißen die Leute und ich komme aus Bogota, Kolumbien. Error337.com. Okay, Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns podcastet. Fragen oder Kommentare könnt ihr uns gerne zu podcastando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show gpodcast.tk. Bleibt aber da für noch 15 Minuten tolle Musik ohne Quatschen. Es wurde gepodcast mit deinem Quasi-Moderator Paul Álvarez Lüblich. Ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Ciao. Und jetzt gepodcast Triple Play. Drei Lieder, nur Musik, kein Quatschen. Aus unserer Sendung Nummer 11, Ser Magma aus Buenos Aires, Argentinien, spielt Illusion. Thank you. www.pokepodcast.tk. Vivo hoy y sigo lamiendo astillas. Ya leo tus deseos, camaleón. Si acepto Sendung Nummer 18. Die Venezolaner von Kamakoma spielen in La Tierra del Mal. Podcast.